بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يليب نشيسة ميغا الله سبحانه وتعالى ويزيقنا وميغا الله سبحانه وتعالى ويشأيابس ميغن. Es gibt in vielen Angelegenheiten des Fiqh der Rechtswissenschaft, in vielen kleinen Angelegenheiten, Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Das basiert jedoch nicht auf Lust und Laune, sondern auf langer und harter Forschungsarbeit. Die Gelehrten sind die Letzten, die streiten möchten. Doch der eine versteht das eine anders wie der andere. Dem einen wurde ein Hadith übermittelt oder er hat einen Hadith bekommen, den der andere nicht bekommen hat. Der eine sieht eine Quelle als Rechtsgrundlage an, der andere erkennt es nicht an. Wie zum Beispiel Brauch und Sitten. Ist nicht bei allen Gelehrten anerkannt. Und dies alles gibt es in unserer Religion. Doch dieser Bereich der Meinungsverschiedenheiten ist ein Bereich für die Gelehrten und die Studenten des Wissens. Dieser Bereich der Meinungsverschiedenheiten ist kein Bereich, in dem sich die normalen Muslime, mit normalen Muslimen meine ich keine Gelehrten und keine Studenten des Wissens, darin aufhalten. Der normale Muslim erfolgt seinen Imam, seinen Sheikh, seinen Lehrer, bei dem er gerade lernt, von dem er sonst immer auch nimmt. Und er macht auch nicht Zwietracht unter den Gelehrten, indem er einen Gelehrten das eine fragt und dann das andere mit demselben an zum anderen Gelehrten geht und sagt, ja, der Gelehrte hat so gefragt, sondern er nimmt eine Meinung und akzeptiert sie oder nimmt sie an als die richtige. Und wenn er auch mal in einer Angelegenheit mehr liest und sie in die andere Meinung überzeugt, als der Gelehrte das vertritt, dem er sonst folgt, so kann man das auch noch tolerieren. Aber all dies erlaubt einem nicht, den Gelehrten oder den Studenten des Wissens oder deinen Bruder im Islam zu beschimpfen, zu beleidigen oder gar vom Islam auszuschließen. Das ist nicht erlaubt. Und das ist nicht vom Benehmen der Muslime, Benehmen der Gelehrten, Benehmen in Angelegenheiten der Meinungsverschiedenheiten. Meine lieben Geschwister, jeder der Gelehrten haben ihre Beweise, wenn sie eine Aussage tätigen. Sie tun nicht eine Aussage einfach auf Lust und Laune basierend tätigen. Vielmehr suchen sie aus Koran und Sunna Belege für Sachen und untermauern dies dann oder bauen dies dann auf eine Grundlage. Und je nachdem, auf welche Grundlage dies aufgebaut wird, gibt der Gelehrte dann sein Urteil. Und dieses Urteil basiert auf Koran und Sunna oder auf die Quellen, die angegeben wurden. Auch wenn du eine andere Meinung bist. Deswegen sollten wir lernen, damit umzugehen, dass wir eine andere Meinung sein können und trotzdem Geschwister sind. Vielmehr muss die Allgemeinheit der Muslime die Meinungsverschiedenheiten akzeptieren und tolerieren, selbst wenn du eine Meinung bist und der andere eine andere Meinung ist. Denn diese basieren auf Beweise, seien es Angelegenheiten, die es früher gab, Meinungsverschiedenheiten, die es früher gab, in Bezug auf bricht das Blut, also wenn irgendwo Blut ist, bricht das dann Wudu, ist Niqab-Pflicht, darf ich den Koran ohne Wudu anfassen? Oder seien diese neue Angelegenheiten wie ist Gelatine halal oder haram? Welche Verhütungsmethoden sind erlaubt? Wie sieht das aus mit Organspende? Ist das halal? Ist das nicht erlaubt? In all diesen Sachen gab es und gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und jede der Gelehrten, sie bauen auf eine Grundlage auf. Sie zaubern nicht ein Rechtsurteil aus dem Ärmel und sagen, das ist das Richtige, sondern sie tun darin Forschung reinstecken, sie tun das Erforschen. Und subhanallah, ich wundere mich immer wieder, wie detailliertes Wissen die Gelehrten über eine Angelegenheit haben. Über eine Angelegenheit, sie Bescheid wissen und diese Details und die Ausdrücke, Fachbegriffe wissen, subhanallah. Deswegen, man sollte da die Gelehrten niemals unterschätzen, meine lieben Geschwister. Und so ein schlechtes Benehmen, dass man sich gegenseitig beschimpft und beleidigt, es führt nur zu Unheil und zu Spaltung der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Obwohl uns doch die Einheit angeboten ist von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten. Wir müssen endlich lernen, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können und trotzdem Geschwister im Islam sind. Denn nur so können wir unser Herz rein und unseren Glauben stark und die Umma harmonisch halten. Und ein bestes Beispiel dafür ist Imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayh, als er mit Yunus al-Sadafi über eine Angelegenheit stritt und sie eine andere Meinung waren, beide, und so verstritten auseinandergingen. Und ihn dann Imam al-Shafi'i eines Tages sah und an die Hand nahm und sagte, mein Bruder, können wir denn nicht Brüder sein, obwohl wir in einer Angelegenheit unterschiedlicher Meinung haben? Und das ist das richtige Benehmen. So muss der Muslim sein. So muss er sich benehmen, meine lieben Geschwister. So muss es sein. Oder wie die Sache zwischen Imam Malik und Al-Layth. Imam Malik auf der arabischen Halbinsel, Al-Layth in Ägypten, als Imam Malik verkündete oder preisgab, dass für ihn die Aussagen von Ahlul Medina, die über Jahre vom Propheten Sassam bis heute, bis zu seiner Zeit überliefert wurden, als Quelle, Beweisquelle dient und ihm Al-Layth widersprach und sie in diese Sache argumentiert. Was ist dann passiert? Haben sie sich beleidigt, beschimpft, sind die auf die Kanzel gestiegen, hat der eine zum anderen gesagt, hat ihn verflucht, hat Dua gegen ihn gemacht. Genau das Gegenteil ist passiert. Sie haben sich gestritten und gesagt, du folgst deine Meinung, ich folge meine Meinung. Und sie waren trotzdem Brüder im Islam. Subhanallah. Und so sollte die Meinung sein. Subhanallah. So sollten wir sein. Und Subhanallah, Imam Shafi gibt uns ein schönes Verständnis in einer Zeile von seinem Gedicht, in dem er sagt, وَوَاجِبٌ عِنْدَ إِخْتِلَافِ الْفَهْمِ إِحْسَانُ ظَنِّكَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ. Also sinngemäß, es ist für dich Pflicht, wenn es eine Meinungsverschiedenheit im Verständnis gibt, dass du gut über die Ahlul al-Ilm, über die Leute des Wissens denkst. Man darf nicht in einer Angelegenheit, wo es Verständnis, Meinungsverschiedenheit wegen einem Verständnis gibt, dann die anderen beleidigen und beschimpfen und sagen, der ist falsch. Man kann sagen, für mich ist das so, für ihn ist das so, Alhamdulillah. Und sowieso, wenn du denkst, du bist richtig, machst du Dua für deinen Bruder im Islam. Und die Gelehrten sowieso, meine lieben Geschwister, wenn sie sich in eine Sache bemühen, dann haben sie, wenn sie richtig liegen, doppelten Lohn. Und wenn sie falsch liegen, haben sie einfachen Lohn. Deswegen sollten wir aufpassen, egal was der Gelehrte macht und wir denken, wir sind richtig und der Gelehrte ist falsch, er hat einfachen Lohn und du vielleicht gar keinen und vielleicht hast du sogar eine Sünde davon. Definitiv hast du eine Sünde davon, wenn du die Gelehrten beschimpfst und beleidigst. Das sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und natürlich hast du das Recht, deine Meinung zu offenbaren und darüber zu diskutieren und deine Meinung preiszugeben und sie zu vertreten, doch es gibt dir kein Recht zu beleidigen und zu beschimpfen. Es sollte vielmehr dir wichtig sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wie Imam Shafi'i auch da sagte, ich habe mit keinem diskutiert, außer dass ich wollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit auf seiner Zunge offenbart. Denn er konnte damit umgehen. Er wusste, auch wenn der beim anderen das Recht liebt, dann Alhamdulillah. Für ihn war die Wahrheit wichtig. Und so sollte das für uns sein. Für uns sollte die Wahrheit wichtig sein. Wir sollten als Ziel haben, dass wir die Wahrheit anerkennen, oder die Wahrheit suchen und nicht gucken, dass wir gewinnen, dass wir sagen, ich habe gewonnen, ich habe ihn besiegt. Das ist nicht das Benehmen von den Gelehrten. Das ist nicht Benehmen in diesen Angelegenheiten. Deswegen, meine lieben Geschwister, wenn ihr das nächste Mal eine Aussage liest oder hört, die nicht eurer Meinung oder die ihr kennt, wie widerspiegelt, dann respektiert ihr sie, besonders wenn sie von einem Gelehrten kommt, wenn sie von Studentenwissen kommt. Die haben sie nicht einfach irgendwo herausgepickt. Vielmehr haben sie Beweise dafür und haben ihre Aussage untermauert, subhanallah. Wir sollten unsere Zunge im Zaum halten und unsere Herzen reinhalten, meine lieben Geschwister. Denn was willst du sagen für diesen Hass, für diese Beschimpfung, für diese Beleidigung vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass du deinem Bruder im Islam oder diesem Gelehrten gegeben hast, ihn damit voll bombardiert hast, was willst du vor Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Obwohl der auch eine Meinung hat, vielleicht bist du derjenige, der falsch lag in dieser Angelegenheit und der andere richtig lag. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wir sollten darüber nachdenken, vielleicht ist seine Meinung richtig und meine nicht. Allahu alim. Deswegen sollten wir uns gegenseitig respektieren und uns niemals in unnötigen Streit verfallen, nachdem uns Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat und in die Irre gehen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von euch wird in die Irre gehen, nachdem er recht geleitet wurde, außer indem er streitlustig wird. Denn er will diskutieren, streiten, disputieren, egal ob er recht hat oder nicht. Dabei sagte doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich garantiere jenem, Oder ich garantiere demjenigen einen Platz im Außenbezirk des Paradieses, der die unnötige Diskussion, die unnötige Streitereien unterlässt, selbst wenn er im Recht ist. Subhanallah. Subhanallah, meine lieben Geschwister. Und der Muslim sollte sich diese Sache ans Herz legen. Er sollte das ernst nehmen. Der muss, und es gibt genug in Koran und Sunna, es gibt genug in Koran und Sunna, die über die, das Unheil der Zunge sprechen. Und die Gelehrten haben Bücher darüber verfasst, was für einen Schaden die Zunge anrichten kann. Subhanallah. Doch dem Muslim sollten ein paar Kleinigkeiten ausreichen. Ihm sollten wenige Sachen ausreichen. Wie dieser Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, ein Muslim ist jener. Und wenn der Muslim so etwas liest, dann sollte jetzt die Ohren spitzen. Sollte ganz gut aufpassen. Wer ist der Muslim? Wer ist dieser Muslim, ja Rasul, den du uns beschreibst hier? Wer ist dieser? Er sagt, ein Muslim ist jener, vor dessen Zunge und Hände die Muslime sicher sind. Allahu Akbar. Ein Muslim ist jener, vor dessen Zunge und Hände die anderen Muslime, die Studenten des Wissens, die Gelehrten, sicher sind. Jetzt frag dich, sind die anderen Muslime, sind die Muslime vor deiner Zunge und vor deinen Händen sicher? Wenn nicht, dann sollten wir bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen. Wir sollten uns verändern. Und ich sage diese Ermahnungen an erster Stelle an mich und dann an euch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben, uns verzeihen, was wir gesagt und getan haben und uns in Zukunft besser machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in die Nähe des Benehmens der Sahaba bringen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته